Raskolnikow hob den Kopf. »Er will dir unbedingt 10.000 Rubel schenken und äußerte dazu den Wunsch, dich noch einmal zu sehen, in meiner Gegenwart.« »Sie zu sehen? Um keinen Preis der Welt!« rief Pulcheria Alexandrowna. »Und wie kann er es wagen, ihr Geld anzubieten?« Darauf teilte Raskolnikow ziemlich trocken sein Gespräch mit Svidrigailow mit, wobei er von dem Erscheinen Marfa Petrownas als Gespenst nichts erwähnte, um nicht zu weit zu gehen. Und weil er einen Widerwillen empfand, irgendeine Unterhaltung außer der notwendigsten zu führen. »Was hast du ihm geantwortet?« fragte Dunja. »Ich sagte zuerst, dass ich dir keine Mitteilung davon machen wolle. Darauf erklärte er mir, dass er dann selbst mit allen Mitteln versuchen werde, dich zu sehen. Er beteuerte, dass seine Leidenschaft zu dir eine Torheit gewesen sei und dass er jetzt für dich nichts mehr empfinde. Er will nicht, dass du Luschin heiratest. Er sprach überhaupt sehr verworren.« »Was hältst du von ihm, Rodja? Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?« »Ich muss gestehen, dass ich mir nicht ganz klar darüber bin. Er bietet 10.000 an, sagt aber selbst, er sei nicht reich. Er erklärt, dass er irgendwohin verreisen wolle, und nach 10 Minuten vergisst er, dass er darüber gesprochen hat. Plötzlich sagt er auch, dass er heiraten möchte. Er führt sicher etwas im Schilde und wahrscheinlich etwas Schlimmes. Aber andererseits wäre doch nicht anzunehmen, dass er so dumm vorgehen würde, wenn er dir gegenüber irgendwelche schlimmen Absichten hätte. Ich habe selbstverständlich dieses Geld in deinem Namen ein für allemal ausgeschlagen. Überhaupt erschien er mir sehr eigentümlich und sogar wie mit Anzeichen von Geistesstörung. Ich kann mich jedoch auch irren. Er kann einfach geschwindelt haben. Der Tod von Marfa Petrowna scheint ihm irgendwie nahe zu gehen.« »Gott schenke ihrer Seele Ruhe«, sagte Pulcheria Alexandrowna aus aufrichtigem Herzen. »Ich will ewig, ewig für sie beten. Wie würde es mit uns jetzt stehen, Dunja, ohne diese 3.000 Rubel? Mein Gott, sie sind wie vom Himmel geschickt. Ach, Rodja, wir hatten ja am Morgen nur noch 3 Rubel, und ich überlegte mit Dunetschka die ganze Zeit, wie wir am schnellsten irgendwo die Uhr versetzen könnten, um bloß nichts von diesem Menschen annehmen zu müssen, solange er nicht von selbst etwas anbietet.«